So, weiter geht's jetzt hier mit zwei Tracks von der neuen Daphne-Platte, die den Namen Butterfly trägt. Daphne aka Caribou, you know it. Ich bin Fan, er erwischt eine eigene Mischung. Immer so, dass Perfektion nicht fad wird, muss man echt sagen. Die neue Platte, also eine Empfehlung von Daphne, zweimal zum Anhören hier im Radio. Zuerst Waiting So Long und dann Sad Piano aus. zweimal Daphne. Und jetzt kommen ein paar Tracks für den Wochenendspaß. Tunes, die ihr schon kennt. Ich bin mir sicher, ja. Viel Vergnügen hier noch an den Turntables. Heute um 21 Uhr DJ Beware. Bis dahin, euer DJ Functionist. Let's dance into the new year. Um 22 Uhr dann FM4 Laboom Deluxe. Wird also eine gute Nacht. I'll take you higher. Even higher, higher than you never ever dreamed. Unlimited.

We'll be right back. Dance.

me. Thank you. FM4 Unlimited. We'll be right back. We'll be right back. Da starten einige Bahnen schon ab 8 Uhr in Zauchensee. Live dabei in Ski Amadee. FM4 Unlimited with Beware and Functionist on the decks. Hey there, you tuned into FM4 Unlimited on a Friday evening with your host DJ Functionist and me, DJ Beware. Thank you. It's all under.

message. Das macht mich sehr glücklich, wenn Leute einfach ohne Grund wirklich nett zu einem sind oder einfach freundlich zu einem sind. Das versüßt mir wirklich den Tag.